Das Evangelium von Jesus Christus ist die Lösung zu allen Problemen. We have to know the difference between the gospel of Christ and the gospel of Moses. Wir sollten den Unterschied wissen zwischen dem Evangelium von Jesus und dem Evangelium von Mose. Both are not the same at all. Beides ist nicht gleich. They are so different. And if you mix them together, wenn du beides vermischst, it will never function and give you the right result. Und es wird dir auch niemals die richtigen Ergebnisse geben. Jesus said you cannot add old wine and new wine together. Jesus hat gesagt, du kannst nicht alten und neuen Wein vermengen. You see, you cannot add Moses and Jesus together. Du kannst nicht Mose und Jesus vermischen. You see, it's just Christ alone. Christus alleine. You see, you cannot add whatever. You see, whatever, you cannot add anything to Christ. Du kannst nichts mit Jesus Christus vermischen. You cannot add religion to Christ. Du kannst Religion mit You cannot add Jesus Moses vermischen. To Christ. Oder Moses. Yeah. Old one and the new one. Den alten und den neuen Mann. Praise the Lord. Halleluja. Christ's gospel qualifies us. Das Evangelium von Christus qualifiziert uns. And not that of Moses. Und nicht das von Mose. Praise the Lord. Halleluja. Let us go to Acts 13. Apostelgeschichte 13. Acts 13, verse 38 and 39. It says, "Be it known unto you, therefore, men and brethren, that through this man is preached unto you the forgiveness of sins." Apostelgeschichte 13. 38 und 39. So sollt ihr nun wissen, ihr Männer und Brüder, dass euch durch diesen, durch diesen Vergebung der Sünde verkündigt wird. See, the gospel of Jesus solve our sin problem. Das Evangelium von Christus hat das Problem der Sünde gelöst. You see, freed us from sin. Hat uns von der You see, deliver us from the bondage of sin. Hat uns erlöst von der Gefangenschaft der Sünde. He said, "Be it known unto you, therefore, men and brethren, that through this man is preached unto you the forgiveness of sin. Without Jesus, there is no forgiveness of sin. Ohne Jesus gibt es keine Vergebung der Sünde. Without the gospel of Christ, there is no forgiveness of sin. Ohne Christus gibt es keine Vergebung der Sünde. Look at verse 39. And by him all that believe are justified from all things, from which you could not be justified by the law of Moses. Praise the Lord. Hallelujah. It is not the laws of Moses that justifies, that qualifies us. Nicht die Gesetze von Moses machen uns heilig und machen uns gerecht. You see, it's not the gospel of Moses. Nicht das Evangelium von Moses. The gospel of Moses could not free us. Das Evangelium von Mose konnte uns nicht frei machen. And that's why another gospel needs to come. Deswegen musste ein neues Evangelium kommen. If the gospel of Moses could free us, hätte das Evangelium von Mose uns frei machen, there will be no need for the coming of Christ. Hätte Christus nicht kommen müssen. You see, there could have not been any need for Christ coming. Christus hätte nicht kommen müssen. We could not be free from Moses. Praise the Lord. Halleluja. We have to know the difference between the two gospels. Wir müssen den Unterschied zwischen den zwei Evangelien kennen. He said the old, he talks about the old, that the old could not solve the problem. Das alte konnte das Problem nicht lösen. And that's why there have to be a new one. Sie muss eine neue Lösung geben. Look, that is in Hebrew 8, Hebrew 9 talks about the old and the new. In Hebräer 8 und 9 geht es um das alte und das neue. That the old could not save us. Das alte konnte uns nicht retten. We remain in bondage with the old. Mit dem alten bleiben wir in Gefangenschaft. Even today you can still see people's lives that depend on the old. They are still in bondage. Bis heute sehen wir noch, wie Leute in Gefangenschaft sind, weil sie immer noch. You see, they are in bitterness, they are in hatred. Sie sind in Bitterkeit und Hass. They just refuse to receive Christ. Sie weigern sich, Christus zu akzeptieren. They see themselves as the savior and not Christ as the savior. Sie sehen sich selbst als den Retter, nicht Christus. The gospel of Moses and the gospel of Jesus Christ are two different things. Das Evangelium von Mose und das Evangelium von Jesus Christus sind nicht gleich. Moses, you are the one doing the job. Bei Mose tust du. You see, with Moses, you are the one doing the job. Du tust das Werk. Then with Christ, is Christ doing the job through you. Jesus tut das Werk durch dich. So it's not just a page that separates them. Nicht nur eine Seite trennt das. They are like day and night. Voneinander. Es ist wie Tag und Nacht. Praise the Lord. Halleluja. So the gospel of Moses and the gospel of Christ. Das Evangelium von Mose und das Evangelium von Christus. Please know the difference even when people are speaking to you. Kenne den Unterschied auch wenn Leute zu dir sprechen. You should know the difference when people are when you are especially when you are in the midst of believers. Besonders wenn du inmitten von Gläubigen bist. Know where they are coming from, where they are going to. Wisse, woher sie kommen, wohin sie gehen. And Jesus said we are to be wise. Jesus sagt, wir sollen weise sein, wie eine Schlange. You see, we know we are not God, whatever gospel you are preaching, know where it's coming from. Sollten wissen, woher das Evangelium kommt, was it's not kriegen. Everyone that says Jesus, that is nicht jeder, der Jesus Christ. Ist doch Christus. They can preach the gospel of Moses and say at the end Jesus. Sie können das Evangelium von Mose predigen und am Ende Jesus sagen. You see, that is the gospel that freed us. Ist das Evangelium, was uns frei gemacht the hat. The gospel is the power of God. Das Evangelium, das ist die Kraft Gottes. We know that in Romans 1, it said the gospel of Christ is the power of God. Ist die Kraft Gottes. Praise the Lord. Halleluja. Today we will continue with to understand and to remember. Heute geht es weiter mit dem Verstehen und sich daran erinnern. We started with to hear Christ's gospel. Das Evangelium von Christus hören. To understand Christ's gospel. Das Evangelium von Christus verstehen. And today we will go into remembering, to remember Christ's gospel. Heute erinnern wir uns an das Evangelium von Christus. You see, the two of Jesus, I mean, just in Matthew 16, let us go there, verse 9, talks about the two together. Matthäus 16, Vers 9. Matthew 16, verse 9. He said, do you not yet understand? Neither remember. You see, understanding and remember. Verstehen und erinnern. The five loaves of the 5,000 and how many baskets you took up. You have to understand. You see, the two ways. Understanding. Verstehen. And remember. Und erinnern. Because if you do not understand, du nicht verstehst, there's problem. Es ist ein Problem. Because the little you even know, the Satan can come and das take Kleine, it away was from du weißt, you. Selbst das kann dir der Teufel wegnehmen. And if you do not remember, because so many understand, but they cannot remember. Viele verstehen, aber erinnern sich nicht. We have to remember all the time. Remind yourself of the word of God all an the Gottes time. Wort. Remind yourself how he freed you. Erinnere dich daran, wie dich frei gemacht hat. How he delivered you. Wie dich erlöst hat. How he provided. You see, the past victory. Always remember the past victory. Erinnere dich immer an die vergangenen Siege. He said, do you not understand, neither remember the five loaves. He said, you see, yet, he added yet. Yet, do you not yet understand? You see, you know, after teaching somebody for some time, nachdem du jemandem etwas beigebracht hast, and he's still in that, there's still mistake up and down. Und da gibt's immer noch Fehler, die passieren. That you can see that there is a problem. Es gibt immer noch ein Problem. After all the teaching, obwohl es so viel schon beigebracht hat. And Jesus, he said, don't you yet understand? Und Jesus sagt, versteht ihr immer noch nicht? Which means I have taught you and taught you and taught you. Ich habe euch das beigebracht und beigebracht. You have been learning a lot. Gelernt, from me. Von mir. Why don't you understand? So versteht ihr es immer you know, nicht. So many times we do the same thing. Oft tun wir das Gleiche. There are things that we need to grow up from. Es gibt Dinge, aus denen wir eigentlich schon längst, die wir schon längst verstehen müssen. There are things that we people don't even know. We are surprised when we do so many things. People are surprised when we behave in certain ways. Leute sind überrascht von unserem Verhalten. You see, when we behave in certain ways, when we take things in certain ways, wenn wir Dinge aufnehmen, when we are offended in certain ways, wenn wir sauer sind, when we are provoked in certain ways. And Jesus is saying, don't you yet understand how my kingdom functions? Jesus sagt, versteht ihr immer noch, wie mein Königreich funktioniert? You see, don't you yet understand that there is, you see, you cannot use the weapon of Satan and have my victory. Versteht ihr immer noch nicht, dass ihr nicht die Waffen des Satans nutzen könnt, um meinen Sieg zu bekommen? He wants us to understand and remember. Er will, dass wir verstehen und uns erinnern. Understand it, the real thing, the aber truth. Das Wahre verstehen, die Wahrheit verstehen. They do not understand at all. Habt ihr es gar nicht verstanden? Oh, you understood something. That's a wrong thing. Und ihr habt es einfach nur falsch verstanden. You see, you understood the writing, but you just forgot. Ihr habt das Richtige verstanden, habt es einfach vergessen. And we read in Colossians 1, verse 9, about spiritual understanding. Wir haben bei Kolosser gelesen über das geistliche Verstehen. There is a spiritual understanding. Es gibt ein geistliches Verstehen. The Holy Ghost help you to understand. Der Heilige Geist hilft dir zu verstehen. And that's why Jesus, before he left, zu Jesus, bevor er gegangen ist, he introduced the Holy Ghost. Hat er uns den Heiligen Geist vorgestellt. And said he will come. Er wird kommen. And remind us of things to come. Und uns an die Dinge, die noch kommen werden, erinnern. And teach us Christ himself. Und uns Christus selbst beibringen. Because without the Holy Ghost you cannot understand Jesus. Denn ohne den Heiligen Geist kannst du Jesus nicht verstehen. And Jesus said, "Oh, do you understand, but did not remember?" Oder versteht ihr und erinnert euch einfach nicht mehr? We also need the Holy Ghost to help us to remember things. Wir brauchen den Heiligen Geist, damit wir uns an Dinge erinnern. So many things I want to do, I forgot. But what I do, I tell the Holy Spirit to remind me. Ich sage dem Heiligen Geist, dass ich mich daran erinnern soll. I always use it all the time. Ich nutze das ständig. There are things I want to remember. Es gibt just Dinge, Father, die an die ich mich erinnern will. Holy Spirit, remind me. Heiliger Geist, hilf mir, das zu erinnern. To know this. Hilf mir, das zu especially erkennen. Those of you that are going to school. Don't you see? You need the help of the Holy Ghost. Wenn ihr noch zur Schule geht oder studiert, denn ihr braucht die Hilfe des Heiligen Geistes. And those of you that are working also, you need the help of the Holy Ghost. Ihr braucht die Hilfe des Heiligen Geistes. To teach you, to show you things. You see, if there are things you don't even need to forget that you just forget. Es gibt Dinge, die ihr nicht vergessen oder ihr vergisst sie einfach. And there are things he wants us also to forget. Und es gibt auch Dinge, die wir vergessen sollen. If there are things he wants us to forget, Dinge, die wir vergessen, it's not everything he wants us to remember. Wir sollen uns an alles erinnern. He wants us to forget the past dirty life. Er will, dass wir uns an das vergangene unreine Leben, dass wir das vergessen. Like you know that of Hebrew 11, verse 15. Hebräer 11:15. He said Abraham's mind was not full of the past. Abrahams Gedanken waren nicht voll von der Vergangenheit. He never even remembered the past. Er hat sich nicht an die Vergangenheit erinnert. The past life that he was in his father's house. Was er in seinem im Haus seines Vaters. There are things the Holy Ghost wants us to forget. Dinge, die wir vergessen sollen. Let us go there. Hebrew 11. Hebräer 11. In verse 15 he said, and truly, if they had been mindful of that country from whence they came out, they might have had opportunity to have returned. Hebräer 11, Vers 15. Und hätten sie dabei jenes im Sinn gehabt, von dem sie ausgegangen waren, so hätten sie ja Gelegenheit gehabt, zurückzukehren. The past is so teach us. Die Vergangenheit sollte uns lehren. You see, we are to learn from the past. Wir sollten aus der Vergangenheit lernen. We are not to allow the past to bring us down. Wir sollten nicht zulassen, dass die Vergangenheit uns runterdrückt. You see, you can dream of the past. Du kannst von der Vergangenheit träumen. The past is not telling you to go into it any longer. Sag dir nicht, dass dieser Traum will dir nicht sagen, dass du wieder zurück in die Vergangenheit gehen. You see, you can dream of the past. Du kannst von der Vergangenheit träumen, vom vergangenen Leben. The past dirty life, you can dream of it. Unrein Leben. You see, it can come to you again. Es kann wieder zurückkommen. But that does not mean you are to go into it again. Das heißt nicht, dass du wieder zurück da reingehen sollst. You see, just use the word of God. Nutze Gottes Wort. And just thank God that you are no longer there. Und danke Gott, dass du nicht mehr da bist. No, that is just telling you that look at the dirty life of before. Wisst ihr, dass sie sagt, dass guck dir das unreine Leben. That the Lord does not want you to return there. Und der Herr will nicht mehr, dass du dahin zurückgehst. Just like you know when you park out of a flat. Genauso wie wenn du zum Beispiel aus deiner Wohnung ziehst. And you dream of it that you are now in another flat. When you dream of the old flat, you don't go to Bafarai or any company. The company that owns the old house and say, I want to park in. Wenn du von deiner alten Wohnung träumst, wirst du nicht wieder versuchen, in deine alte Wohnung zu ziehen. Du wirst nicht versuchen, die Leute, die da jetzt wohnen, irgendwie zu verscheuchen, wieder zurück da reinzugehen, weil der Traum dir anscheinend sagen will, dass du zurück in diese Wohnung ziehen sollst. You just see that, oh, it's the past life that I just dreamed. Das ist vergangene Leben, es ist vergangen. So also, there are things that we will see when it comes to us. We are not to take them, it's not to encourage us to live in sin. It's not to bring us back. Into diese Sachen sollten uns nicht verführen, um wieder zurück in die Sünde zu gehen. Even if it's Satan that brought it. Auch wenn der Teufel es bringt. Use it to brush his nose. Nutze es, um es ihm unter die Nase zu bringen. And thank Jesus for delivering you from that dirty life. Danke dich bei Jesus, der dich erlöst hat von dem unreinen Leben. The past victory is what we are to remember always. Die vergangenen Siege sollen uns ständig erinnern. How did you have the past victory? Wir haben den vergangenen Sieg gehabt. You know Colossians 2. It says how? Look at Colossians. Let us go to Colossians 2. Colossians 2, verse 6. Colossians 2, verse 6. It said, as you have therefore received Christ Jesus, the Lord. So walk you in him. Wie ihr nun Christus Jesus den Herrn angenommen habt, so wandelt auch in ihm. How did you receive Jesus? Wie habt ihr Jesus empfangen? That's how you are going to walk in everything. So werdet ihr auch in allem wandeln. You know, you did not clean yourself before you came to Jesus. Du hast dich nicht gereinigt, bevor du zu Jesus kommst. You came with everything you have. Du bist mit allem, was du hast. With that dirty life and everything. Mit unreinem Leben und allem. You see, how did you receive him? Wie hast du ihn empfangen? You don't believe him. Du hast einfach that he died for you. Für dich gestorben. Praise the Lord. Hallelujah. You see, how did you receive Jesus? Wie hast du Jesus empfangen? That's how you are going to walk in everything. Du wirst in allem wandeln. That's how you receive all the victory. You did not fast and pray before you became born again. Du hast dich gefasst und bevor du wiedergeboren bist. You see, you did not beg God and keep on begging God to save you. Angebettelt, dass er dich rette. You know, today when we are in need of things, we keep on begging God. Wenn wir Dinge brauchen, we are not beggars, we are sons and daughters. Wir sind keine Bettler, wir sind Söhne und Töchter. Praise the Lord. Hallelujah. You see, you did not beg and beg and beg, deliver me, save me, that's so that I will be born again. You just come out. They don't ask who want to receive Jesus. You just came out and received him freely. Du hast ihn einfach als freiwillig empfangen. Then he said, as you have therefore received Christ Jesus, the Lord, so walk you in him. That is all the victory you are to come out so into your physical life. In dein physisches Leben kommen. Praise the Lord. Hallelujah. You see, remind yourself, name to remember the past victory. Erinnere dich an die vergangenen Siege. How the Lord deliver you. Wie der Herr dich erlöst. How he freed you. Wie er dich freigemacht hat. You know, the Lord has given us a new house. Der Herr hat uns ein neues Haus gegeben. And how did we pack into this old, this house we are in right now. Und wie sind wir hier reingezogen? You see, the same way we are going to pack out of here. Genauso auch wie wir Daddy, thank you. In ein neues Haus. I'm going to the new one, another one. In ein neues Haus. How did we receive? How did we pack into this very place? Wie sind wir hier hingezogen? We don't believe the word of God. Wort we prayed and we started packing. Wir haben angefangen. That's all. What we see did not control us. Das, was wir gesehen haben, hat uns nicht kontrolliert. What we hear did not control us. Was wir gehört haben, hat uns nicht kontrolliert. There is nothing at all that did not control us. Nichts hat uns kontrolliert. You see, what are we going to do did not control us. Was wir tun werden, hat uns nicht kontrolliert. We just started packing and packing and packing. Zu packen und zu packen. That's how we pack into this very place. So sind wir in dieses Haus eingezogen. Praise the Lord. Hallelujah. Because the house belonged to the Lord. Und das Wie gehört dem Herrn. He told me, said, he has given us a new place. Er hat uns ein neues Zuhause gegeben. And it depends on us how when we start packing. Und es liegt an uns, wann wir umziehen wollen. He said, if we start packing a year time or 2 years time, anfangen zu packen, dann gehen wir dann da. You know that of the old Vono, the old flat we are living. Bei der alten Wohnung. If we have not believed and acted on it, hätten we would still be there. Danach gehandelt, wären wir immer noch in der alten. We could have still be there. Wir würden immer noch da sein. Then there was nothing, but we just believed the word of God and we acted on it. Damals gab es nichts, aber wir haben uns einfach auf Gottes Wort verlassen und haben danach gehandelt. You know Joshua. Joshua, you see, God told him. Gott hat ihm gesagt, he said, I've given you Jericho. Ich habe dir diese Stadt übergeben. You know, then Jericho was not even. They are not having the victory yet. Und diese Stadt hat ihm noch nicht gehört. In the physical world. Physischen. You see, but God said. Aber Gott hat gesagt. I have given you. Ich habe dir diese Stadt gegeben. But you still need to act. Aber du musst immer noch handeln. Praise the Lord. You act on what you believe. Du handelst nach dem, if you believe, you start packing. Wenn du glaubst, dann fängst du auch an zu packen. Dann fängst du auch an zu sprechen. And that was what Joshua, you know, Joshua believed. Joshua hat geglaubt. And he started, then he now ask the Lord what he has to do. Hat den Herrn gefragt, was sollen wir tun? Just like the Lord told me that we have to start packing. Genauso wie der Herr mir gesagt hat, that is how we came here. Sind wir hingekommen. You see, and he told Joshua what Joshua is to do. Joshua gesagt, was er and Joshua, you see, he now walk according to what God said here he was to do. Und er hat nach dem gehandelt, was Gott ihm gesagt hat. And then the Jericho was fell down flat. Und diese Mauer, die um diese Stadt gebaut war, ist dann wurde dann niedergerissen. Without bomb. Ohne Bomben. Without whatever. You see, the weapon. You know, our weapon is not Kana. Unsere Waffen sind nicht fleischlich. You see, we don't use Kana weapon. Wir benutzen keine fleischlichen Waffen. Second Corinthians. Let us go to Second Corinthians. 2. Korinther. Praise the Lord. Halleluja. Let me see you. 2 Corinthians 10. 2. Korinther 10. From verse 3. He said, for though we walk in the flesh. Praise the Lord. Wenn auch gleich wie im Fleisch wandeln. Though we walk in the flesh. Gleich wie im Fleisch wandeln. Though we are living. You see, we have this body. Wir haben diesen Körper. We do not war after the flesh. We don't fight the flesh. Wir kämpfen nicht. And that's why we don't fight people. Wir bekämpfen nicht Leute. We don't war after the flesh. For the weapon of our warfare are not carnal. You see, we do not use a carnal weapon. Wir benutzen keine fleischliche Waffen, um zu kämpfen. We use the word of God. Wir benutzen Gottes Wort. The supernatural word of God. Das übernatürliche Wort Gottes. You see, we use the word of God that is supernatural. Wir benutzen das Wort Gottes, was remember the word that I speak unto you, their spirit, die their Worte, life, die that's what Jesus said. Geist und Leben. They are not carnal. Sie sind nicht fleischlich. You know, there are carnal weapons. Es gibt fleischliche Waffen. A lot of carnal weapons. Viele fleischliche Waffen. That people use. Die Leute nutzen. When we pack into this very place, als wir hier gezogen sind, we did not use carnal weapons. Haben wir keine fleischlichen Waffen. Praise the Lord. Halleluja. You see, we use the weapon of Christ. Wir haben die Waffen von Christus benutzt. For the weapon of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. You see, Sandra, you might see the weapon so small. Vielleicht siehst du die Waffe als so klein. You might hear it so small. You know, when people speak the word of God, it's so small. Wenn Leute Gottes Wort sprechen, hört es sich so klein. It might sometimes it doesn't even make sense. Manchmal macht das keinen Sinn. You see, the word of God, so, you see, it's a Jesus talk to God. He says it's like a grain of mustard seed. Du sagst, es ist wie ein Senfkorn. A grain of mustard seed. Wie ein Senfkorn. He says it's like a yeast that a woman put in. Wie eine Frau in einen Teig gibt. You see, once you put it, before you know it, it rises. Wenn du diese Hefe in diesen Teig eingibst, dann geht der Teig einfach auf. It's like a grain of mustard seed that is so small. Der so klein ist. That is so small that people will say, what is that? Leute sagen, was ist das? You know, people value big things. Leute schätzen große Dinge. Praise the Lord. You see, the grain of mustard seed that when you, you know, when it grows, wenn es wächst, he said the birds will come and even live in it. Können sogar dann darin and it can have shade and you see sheep people that. Es kann Leute sogar schützen. Und ihnen Schatten schenken. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. You see, though it's so small, but it brings down strongholds. Auch wenn es so klein ist, kann es Festungen niederreißen. He's so small, but he's so mighty. Aber es ist so mächtig. It might look so very small. Vielleicht ist es so klein auch. But don't joke with it. Aber unterschätze es. Don't joke with it. Unterschätze es. And that's why he here. Deswegen kann es heilen. Praise the Lord. Halleluja. I will always rejoice in the Lord. Ich werde mich immer im Herrn freuen. Because of everything that His word is so powerful. Weil sein Wort so kraftvoll ist. Don't reject his word. Verweigere sein Wort nicht. No, his word. His kenne truth. Sein Wort, kenne seine Wahrheit. That is so mighty. So mächtig ist. Then he said, casting down imagination of every high thing that exalted itself against the knowledge of God. You know, your mind can think evil things. Deine Gedanken können bösartiges. Evil things can come to your mind. Bösartiges kann deine Gedanken. You see, use the word of God. Speak, inject the word of God to it. Nutze Gottes Wort. Use the word of God to drive it out. Whatever. Was auch immer. You see, whatever Satan brings into your mind. Der Teufel deine Gedanken. I'm bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. To understand and to remember the past victory. Verstehen und sich an die vergangenen Siege erinnern und verstehen. You see, remember the past victory. Die vergangenen Siege sich daran erinnern. That the Lord has given you. Die uns der Herr gegeben hat. Without remembering it. Ohne sich daran zu erinnern. You see, you want to do it another way. Du willst auf deine eigene Weise. You see, the Lord has given you a victory before. Der Herr hat dir schon einen Sieg gegeben. Remind yourself of that victory. Erinnere dich an diesen Sieg. You know, David remind himself of the Lord. David hat sich an den Herrn erinnert. You know, he reminded himself of the Lord. Er hat sich an den Herrn erinnert. When the war was going on for years. Als dieser Krieg. He later reminded himself how the Lord through him killed the lion with their hands. Wie Gott durch ihn einen Bären getötet hat. How he killed David, what do you call it, Goliath. Wie Goliath getötet. You see, without putting on all the weapon of all the protection of this world. Ohne die Rüstung dieser Welt. Es gab nicht die Rüstung. Praise the Lord. Hallelujah. You know, Goliath was protected himself. Goliath hat sich gerüstet, er war sich geschützt. You know, there is nowhere the Lord cannot penetrate. Aber der Herr kann überall hindurchdringen. He Goliath protected himself. Goliath hat sich beschützt. We are in everything to cover everything. Hat sich gerüstet. But David was so naked. Aber David war so nackt, war hatte nichts. But with the word of God. Aber hatte Gottes Wort. The one with God is the majority. Einer, der Gottes Wort hat, der mit Gott ist in der Mehrzahl. If you have the word of God, wenn du Gottes Wort hast, you don't need any other thing. Brauchst du nichts anderes, bist du bedeckt. Praise the Lord. Halleluja. We have to remember the past victory, please. Wir sollten uns an die vergangenen Siege erinnern. Go to the past victory. Geh zu den vergangenen Siegen. And ask yourself, how was it done? Wie wurde das getan? And that's why I'm not bothered about parking. Deswegen mache ich mir keine Sorgen über. Because I know anytime we park, we are there. Denn ich weiß, dass dann, wenn wir anfangen zu packen, dann wird auch alles vorbereitet sein. Alles wird angerichtet. Because the word of God said he has given it to us. Gottes Wort sagt uns, er hat uns das schon gegeben. Praise the Lord. Halleluja. All you need to do is when Jesus says yes, nobody can say no. Wir brauchen es einfach nur zu sagen, zu glauben, dass wenn Jesus ja sagt, kann niemand nein sagen. You see, no, when Jesus says yes, no devil can say no. Wenn Jesus ja sagt, dann kann kein Satan nein sagen. No flesh can say no. When Jesus says yes. Wenn Jesus ja sagt. Remember always how God speaks. Erinnere dich, wie Jesus spricht. How Jesus speaks. Remember always how he speaks. Erinnere dich an, wie er spricht. How he speaks. Wie er spricht. He speaks things that be not as though they are. Die Dinge, die nicht sind, die spricht er so aus, als ob sie da sind. There was no light. Es gab kein Licht. God said, "Let there be light." Aber Gott hat gesagt, es werde Licht. You see, Abraham without any children, any child. Er hatte keine Kinder. But God said, you know, Abraham, God changes Abraham's name. Gott hat seinen Namen geändert. To the father of many nations. Zum Vater vieler Nationen. Without him, we was not having anything. Obwohl er keine Kinder hatte. That we are now the father of, though you don't have it now. Auch wenn du es jetzt nicht hast. Just like he said to Joshua. Ja, zu Joshua. I've given you Jericho. Ich habe dir die Stadt übergeben. You have to believe it before you have it. Du musst es glauben, on the outside. On the outside. That's how the kingdom functions. So funktioniert das Königreich. Until you believe it. That's what is faith. Das ist Glauben. Faith is not what you believe. Glauben ist nicht das, what was you see, was I mean, du siehst. Faith is not what you see. Glauben ist nicht das, if was you du siehst. See it, it's no longer faith. Wenn du siehst, wenn du sehen kannst, ist es nicht mehr Glauben. Faith is, you don't see it. Glauben believe. Ist, du siehst es nicht, aber du glaubst es einfach. Praise the Lord. Halleluja. You see, we have to know. We have to remember. To value what Christ value. Wir müssen uns daran erinnern, das wertzuschätzen, was Christus wertschätzt. Remember to know how he speaks. Zu wissen, wie er spricht. And speak that way also. Und auch so zu sprechen. You see, speak like Christ. Speak because you are him. Ja, du bist you. Er und er ist. He said, I'm my father and I, we are mein one. Vater und ich, wir sind eins. And you and him, und du you are one. Er, you are not eins two. Und nicht zwei. So you speak like who so you sprichst are. Du so wie die Person, you know, du bist. So many times we speak like somebody that we are not. Oft sprechen wir wie jemand, der wir nicht sind. We think like people that we're like somebody that we are not. Wie Leute, die wir nicht sind. We take decisions like somebody that we are not. Wir treffen Entscheidungen wie Leute, die wir nicht sind. Praise the Lord. Halleluja. And also we have to value what he values. Wir sollten das wertschätzen, was er wertschätzt. Value what Christ values. Schätze das, so was Christus wertschätzt. Das ist so wichtig in unserem Leben. You see, love what he loves. Liebe das, was er liebt. And value what he values. Und schätze das, was er wertschätzt. You know, people value the things of this world. Leute schätzen die Dinge dieser Welt. Jesus said, value heaven. Schätze den Himmel. Value that your name is written in heaven. Schätze, dass dein Name im Himmel geschrieben ist. You know, we value things so much. Wir schätzen Dinge so sehr. We're going to that value today, little bit. Praise the Lord. Halleluja. Jesus asked them, which are the two? It's your problem. We shall the two. Understand or remember. Jesus hat gefragt, was ist das Problem? Das Verstehen oder sich daran erinnern? You understand it. You do not understand at all. Hast du es nicht verstanden? Because you have to understand. Und du musst es verstehen. And that's why Jesus, he asked them. He always asked them after teaching. Did you understand? Deswegen fragt Jesus sie immer nach der Predigt, nach dem Unterricht sozusagen. Habt ihr es verstanden? And also we have to also ask people, how did you understand it? Wir sollten Leute auch fragen, wie hast du das verstanden? Praise the Lord. Halleluja. You see, we have to ask people, how did you understand it? Fragen, wie hast du das verstanden? Kannst du es wiedergeben? Because there are so many understandings that are so wrong. Es gibt so viele Arten, etwas zu verstehen, die so falsch sind. Because if you understand wrongly, wenn du es falsch verstehst, you have wrong knowledge. Wirst du auch falsches Wissen haben. God works through knowledge. Und Gott arbeitet durch Wissen. Satan also works through knowledge. Und der Teufel arbeitet auch durch Wissen. Praise the Lord. Halleluja. And also be fast to understand. Sei schnell im Verstehen. Be fast to remember. Schnell sich daran zu erinnern. Be fast to understand and be fast to remember. Schnell dich daran zu erinnern. Jesus refers Satan to the word of God. Jesus hat den Teufel auf Gottes Wort verwiesen. He said it is written. Er hat gesagt, es steht geschrieben. You see, he just speak it to him. You see, you have to remind problem the word of God. An Gottes Wort erinnern. Remind things of the word of Dinge God. An Gottes Wort. Remind your body of the word of God. Gottes Wort erinnern. Remind whatever problem of the word of God. Ja, das Problem ist an you Gottes know Wort your body. Remind your body of the word erinnere of God. Erinnere deinen Körper an Gottes Wort. Because you know, if you have problem with maybe I don't know, there are lots of problems that people have in your body. Wenn du ein Problem in deinem Körper hast. And sometimes the pain is coming back. Und der Schmerz kommt wieder. Or maybe you are believing the word of God. There's something coming back, that the symptom that you can see that is coming back. Und du glaubst an Gott und du vertraust ihm, aber diese Symptome zeigen sich wieder. You believe the Lord will heal you because du glaubst, he said dass der Herr dich gerettet hat, schon geheilt hat, weil das Wort es sagt. What do you do? Was tust du dann? You remind the problem, the word of God. Du erinnerst das Problem an Gottes Wort. Remind the problem that das Problem. It's over with you. Es vorbei ist mit dir. You know? Praise the Lord. Halleluja. You know, we speak to things. Wir sprechen zu Dingen. We speak to our body. Wir sprechen zu unserem Körper. We speak to our account. Wir sprechen zu unserem Konto. Please learn to speak to your account. Du lernst, zu eurem Konto zu sprechen. Speak. Some people don't like it. It's not what you like, it's what the word of God says. Es geht nicht um das, was dir gefällt, sondern das, was Gottes Wort sagt. You see, speak to your account. Sprich zu deinem Konto. If you are sick, you speak to your body. Wenn du krank bist, sprich zu deinem Körper. If you have problem, you speak to things. Wenn du Probleme hast, dann sprich zu When Jesus was having problem with the fig tree, he spoke to the fig tree. Jesus hat zu diesem Feigenbaum gesprochen. If Jesus can speak to a fig tree, Wenn Jesus zu dem Feigenbaum sprechen kann, dann kannst du auch zu deinem Konto sprechen. You can speak to your pot money. Dann kannst du auch zu deinem Pot You can tell money to come. Da kannst du auch dem Geld sagen, dass es kommen soll. You see, you can tell money to come. Du kannst dem Geld sagen, Because you have money, you know. Praise the Lord. Hallelujah. You know, if you have money in Sparkasse in the bank, wenn du Geld bei der Sparkasse you hast, go there to withdraw. Gehst du auch dahin, um das so also we have economy. We have economy in the kingdom of God. Genauso haben wir auch eine Wirtschaft im Königreich Gottes. We have economy in the world in the kingdom of God. Wir haben eine Wirtschaft im Königreich Gottes. Where you speak and you believe you have it. Wo wir sprechen und glauben, dass wir es haben. You just speak to it. Du sprichst. Then you believe you have it. Du glaubst, dass du es schon hast. And that's how you have it. Und so hast du es. Amen. Amen. You see, if you can speak, some people believe that they just accept speaking to the body and you are here. Leute akzeptieren es, dass man zu seinem Körper spricht. Und But they don't want to believe that you can speak to your account. Sie wollen nicht glauben, dass du zu deinem Konto sprichst. That you can speak to money to come. Dass du zum Geld sprechen kannst, dass es kommt. You know, if you say, okay, I'm now a child of God, I don't need to speak to money. Wenn du sagst, ich bin ein Kind Gottes und ich brauche das Geld nicht mehr. You see, I don't need to speak to money to come, because I already have money. Denn ich habe schon Geld. But what about when you are sick? Aber was, wenn du krank bist? Don't you, are you not going to speak to your body? Du wirst nicht zu deinem Körper sprechen. Are you not going to speak to those sicknesses and diseases? Du wirst nicht zu diesen Krankheiten sprechen. Praise the Lord. Halleluja. You have to remember there are lies of Satan everywhere. Du musst dich daran erinnern, dass es die Lügen des Satans immer noch gibt. That we want to talk you out of the word of God. Gottes Wort ausreden wollen. Though Satan has been defeated. Der Teufel wurde besiegt. But his lies are still everywhere. Aber deine Lügen sind noch überall. So you speak to things. Deswegen sprichst du zu denen. It's what you allow to stay that we stay. Das, was du zulässt, was du akzeptierst. What you allow to remain, that will remain in your life. Was du zulässt, das wird auch in deinem Leben bleiben. You know, God is Jesus is resting. Jesus ruht sich aus. He's no longer doing anything. Er tut nichts. He's resting. That's what the Bible says. Das sagt die Bibel. He says he's resting. He has given you authority and power. Take authority as God's children. And speak to things. Stop allowing things to bring you down. Zuzulassen, dass to beat you up and down. Dich fertig machen. Stop allowing Satan to win. Speak to things. Command things to happen. Kommandiere Dinge, dass sie passieren. Praise the Lord. Löse im Namen von Jesus Christus. Amen. Learn to always live by the word of God. Lerne immer bei, durch Gottes Wort. Just like Jesus, the word of God said to us that the just shall live by faith. Wie Jesus sagt, dass die Gerechten durch den Glauben leben sollen. The just shall live by the word of God. Werden durch Gottes Wort leben. No matter what comes to you. Egal was zu dir kommt. Or who comes to you. Wer zu dir kommt. Angel or Satan. Engel oder Satan. Always remember the gospel of Christ. Erinnere dich immer an das Evangelium von You see, no matter what comes to you, egal was zu dir kommt, angels or Satan, Engel oder Satan, praise the Lord. Halleluja. Let us go to 1 Corinthians 15. 1. Korinther 15. Go there. 1 Corinthians 15. 1. Korinther 15. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you. We are talking about the gospel of Christ. Wir sprechen über das Evangelium von Jesus Christus. Jenny, can you help us to read 1 to 3, please? 1 bis 3. Ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet. Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften. Praise the Lord. Halleluja. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also you have received, and wherein you stand. Psalms. Allow it to be the gospel of Christ. Das zu, dass es das Evangelium von you have to know the difference between all the gospels. You see, the gospel of Christ, the gospel of Moses, Evangelium and the gospel of religion. Das Evangelium von Religion und Evangelium von Moses, Evangelium von der Welt. From the world, genau. He said, by which also you are saved. We are saved by the gospel of Christ. No other gospel can save you. Evangelium von Christus, kein anderes Evangelium kann uns retten. The gospel of Muhammad cannot save you. Evangelium von Muhammad kann uns retten. Praise the Lord. You see, the gospel of religion cannot save you. Evangelium von Religion kann dich retten, aber nur das Evangelium von Christus. You see, if you keep in memory what I preach unto you, unless you have believed in vain. If you remind, keep on reminding wenn yourself. Weiterhin daran erinnert. You see, learn to remember all the rest of our lives. Vergeben zu erinnern, das ist die ewige Lösung. You see, learn to remember always the gospel of Christ. Lern nicht immer das Vergehen von Christus zu erinnern. For I deliver unto you, first of all, that which I also receive, how that Christ died for us, sins. Died for our sins, according to the scripture. What he received, he delivered unto us. What Paul received. Was Paulus empfangen you see, what, just like what I get, what he gave me, I always give it up. Das, was ich von ihm empfange, das gebe ich weiter. Keep in memory. Don't allow it to leave you. Lass nicht zu, dass du es vergisst. Don't allow it to leave you. Wenn es dich verlässt. Look at 2 Peter. Let us go to 2 Peter 1. 2. Petrus 1. 2 Peter 1. Peter 1:12-15. He said, wherefore I will not be negligent to put you always in remembrance of these things, though you know them, and be established in the present truth. Darum will ich es nicht versorgen, euch stets an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie kennt und in der bei euch vorhandenen Wahrheit fest gegründet seid. To bring you to remembrance, to help you to remember. Euch zu helfen, euch daran zu erinnern. We are to be there for one another, help one another to remember the word of God. Sich an Gottes Wort zu erinnern. You see, help one another to remember the word of God. Sich an Gottes Wort zu erinnern. You see, wherefore I will not be negligent to put you always in remembrance of those things. Though you know them. You know, we know them, though we know them. You can know them and forget. Du hast es vergessen. You see, you can know them. That's why they said, don't forsake the assembly of believers. Versäume nicht die Treffen der Gläubigen. You see, because in the assembly of believers, you are remembered of things. In der Versammlung der Gläubigen erinnerst du dich an Dinge. You see, what you remember, what you forgot, your God's children remind you of das, them. Was du vergessen hast, die Kinder Gottes erinnern dich daran. You see, wherefore I will not be negligent to put you always in remembrance of those things, though you know them. It's not that you don't know them. Es ist nicht, dass du nicht wisst. You see, though you know them, but you have forgotten. Es vergessen. And be established in the present truth. That's why to repeat messages is not bad at all. Deswegen ist es nicht schlecht, Dinge Predigten zu wiederholen. In verse 15, it says, moreover, I will endeavor that you may be able, after my disease, to have these things always in always in remembrance. You see, after I am no longer here, nachdem ich nicht mehr hier bin, I want you to always remember. Ich will, dass ihr euch ständig daran erinnert. Learn to always remember the word of God. An Gottes Wort zu erinnern. Praise the Lord. Halleluja. That what whenever anything comes at all. Mit wenn etwas kommt. You see, whatever comes to you, was auch immer zu euch kommt, be prepared to reply with the word of God. Bereit, mit Gottes Wort zu antworten. You see, you have to prepare. Be prepared before time. Das vorbereitet sein. That any time anything comes. Wenn etwas kommt. Is the word of God. Ist Gottes Wort, das du. And as you get used to it, you learn it. You will not even remember to even speak something outside the word of God. Wirst du dich gar nicht daran erinnern, irgendetwas außerhalb von Gottes Wort zu sagen. Philippians 3. Philipper 3. Philippians 3. Vers 1. It says, finally, my brethren, rejoice in the Lord. Two, can you help us to read it? Philippa 3:1. Was auch immer geschehen mag, meine lieben Brüder und Schwestern, freut euch, weil ihr zum Herrn gehört. Ich werde nicht müde, euch das immer und immer wieder zu sagen. Weiß ich doch, dass es euch Gewissheit gibt. Finally, my brethren, that's my brothers and sisters. Meine Brüder und Schwestern. Rejoice in the Lord. To write the same things to you. To me, indeed, is not grievous, but for you, it is safe. You know, sometimes when we preach the same message, and we keep on repeating it, people, it's like when we say langweilig. Is that not Deutsch? He says it's not grievous, but for you, it is safe. So keep on listening and keep on listening. Es ist sicher und es ist besser, wenn ihr es immer wieder hört. Because this message, the word of God, the truth is to be rooted in you. Diese Wahrheit muss in dir verwurzelt sein. It's to be rooted in you. Sie muss in dir verwurzelt sein. That anytime anything comes to press you. Kommt, um dich zu erdrücken. You see, whatever comes out is the word of God. Das, was aus dir rauskommt, ist Gottes Wort. Praise the Lord. Halleluja. You see, you have to remember it always. Daran musst du dich immer erinnern. Remember not to think like them. Erinnere dich daran, nicht so wie sie zu denken. You see, remember to never to think like them. Nicht so wie sie zu denken. And never to talk like them. Nicht so wie sie zu sprechen. Oh, you see, and never to take decision like them. Entscheidung so zu treffen. You see, remind yourself how would Jesus take this. Erinnere dich daran, wie würde Jesus damit umgehen? Praise the Lord. Halleluja. You know, religion have their ways of taking things. Religion hat ihre Art und Weise, wie sie Dinge umgehen. Amen. Amen. You know, we love petting. Wir lieben es, verhätschelt zu werden. We love, you see, yeah, pity, the pity of this world. Mitleid dieser Welt. And it's so evil. Aber es ist bösartig. Jesus never used it. Jesus hat das nicht genutzt. You know, if he wants to pet somebody, it will be John the Baptist. Hätte er jemand verhätschelt, dann wäre es Johannes der Täufer. John the Baptist introduced him. Johannes der Täufer hat ihn vorgestellt. He introduced Jesus. Hat Jesus vorgestellt. He introduced him. He was before he came to prepare the way for Christ. Er kam, um den Weg für Christus vorzubereiten. And when John the Baptist was in problem, als the natural der problem. Teufel, der Teufel, Jesus. Als Johannes der Teufel. Praise the Lord. Halleluja. Als Johannes der Täufer ein Problem gesteckt hat. You see, as he was in problem in prison. Als er Probleme hatte. You know Jesus did not even visit him. Wisst ihr, dass Jesus ihn noch nicht besucht hat? Praise the Lord. Halleluja. You know, value what he values. Schätze das wert, was see er what he sees. Sehe auf das, was er sieht. Jesus did not visit John Jesus in prison. Johannes nicht im Gefängnis. Besucht. He did not even pity John. The er natural pity. Mitleid mit ihm. You know when the disciple, when John sent his disciple to Jesus, Jesus did not say, "Oh, John, you see what you are doing to him. You see, I'm just pity. You know, I'm just saying, oh, what are we going to do? You see, I have to go there to say, you know, I just imagine today if something like that happened." Und als Johannes seine Jünger zu Jesus geschickt hat, hat Jesus sich nicht gedacht, was sollen wir tun? Er war in Panik und ist schnell dahin gegangen, um ihn da rauszuholen. Sondern er war einfach ruhig und hat ihn auf Gottes Wort verwiesen. Aber was würde man heutzutage tun oder über sowas sagen, über jemanden, der so handelt? Man hätte Jesus verurteilt. They will condemn him. Somebody that did this for you. Was somebody that did this for you. Viel gegeben hat, der dir so viel geholfen hat. Hey, you know. Then we come, you see, it will come out everywhere. You see, some, you see, did not even pity him. Value what Christ values. Aber schätze das wert, was some Jesus value what people value. Das wert zu schätzen, Jesus said, I please my Father alone. Jesus sagt, ich gefalle meinem Vater alone. He said, I please God alone. That's just allein. John 8. In Johannes 8. He's the only one I please, not man. Er ist der Einzige, dem ich gefalle. You know, we want to please man. Wir wollen Menschen gefallen. But Jesus never did that. Aber Jesus hat das nicht gemacht. Praise the Lord. Halleluja. He referred John to the word of God. Er hat Johannes auf Gottes Wort verwiesen. Because he knows that John, you are bigger than that. Denn er wusste, dass Johannes über diese Sache, er ist größer als das. Er hat das nicht nötig. Diese you pet babies. Du fetschest. You say not adult. Aber nicht Erwachsene. You don't give them the bottle to du gibst ihnen nicht eine Trinkflasche. Und dann trinkt er da und lacht daraus. You know, Jesus, he could see that John is supposed to be mature. Jesus hat erkannt, dass Johannes eigentlich reif genug ist, um die Wahrheit zu wissen. To know that the word. Then he referred him to the word. Deswegen hat er ihn auf das Wort, auf die Wahrheit verwiesen. That is Christ himself. Und dies Christus selbst. You can read it in Matthew 11. Matthäus 11 lesen wir das auch. You see, so is he said. Jesus did not, you know, in a pet. Oh, you know. Let me just the disciple. You know where he is. Just give me the address. You see, let us visit. Let us do this. Jesus just continued with his own work. Jesus hat weitergemacht in seiner with the job that the Lord gave him Aufgabe, to do. Die ihm der Herr gegeben hat. Praise the Lord. Hallelujah. You know, if you are the one that loves just people petting you, wenn du es liebst, von Leuten mitleidet zu werden, I pity you. Dann habe ich Mitleid mit dir. You see, love the word of God. That is, the word of God should pet you. Gottes Wort soll dich trösten. And that is what pets me. Das ist mein Trösten. You see, I don't complain to people. Deswegen beschwere ich mich nicht bei Menschen. Anytime there is problem, I just remind myself of the word of God. Erinnere ich mich an Gottes Wort. Praise the Lord. Hallelujah. The word of God just is a comforter. That's why I say comfort. They comfort me. Es tröstet mich. He comforts me. Es ist mein Trösten. You see, I don't need comfort from anybody. Ich brauche keine All I need is the word of God to comfort. Ich brauche nur Gottes Wort, um mich zu trösten. No. Sometimes we have a husband, we want them to comfort us. Our wife, Ehemann, friends, Ehefrau, Freunde uns trösten. That's they are temporary. Aber es ist alles nur auf because the problem will keep on coming. Das Problem wird immer wieder kommen. What about the day they did not comfort was you? Was ist, wenn sie dich mal nicht trösten? That the Holy Ghost never, he never failed to comfort you. Er ist immer da. If you allow him to comfort wenn you, wenn du es zulässt, dann tröstet er dich. If you are so, if you learn. To accept his comfort. Wenn du lernst, deinen Trost zu akzeptieren. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Remember not to think like them. Erinnere dich daran nicht so, wie sie not to speak like them. So wie sie zu sprechen. Not to answer questions like them. Fragen nicht so wie zu and not to ask questions like them. You see, oder asking and answering questions. Oder die gleichen Fragen wie sie zu stellen. You know, they can bring water to come and test you. Sie können etwas bringen, um dich zu versuchen. Don't be afraid. Hab keine Angst. Speak Christ. Sprich Christus. Speak Christ. Sprich Christus. No matter where they take it. Ja, wohin sie dich führen. You see, God defend you and not people. Gott. Who understand that? Er ist derjenige, der dich verteidigt und nicht Menschen. You see, men pleaser, we always want people to defend them. Leute, die immer hinter Menschen her sind, wollen immer, dass I don't care what people say. Die verteidigen. Mir ist egal, was Menschen über what mich sagen. I care is what God says. Mir ist egal, denn mir, das, was mir wichtig ist, ist, if this happen, I go to the Lord. Was sagt Gott dazu? I said, have I missed it, Lord? Wenn Dinge is there anything I could have done that I did not do? Habe ich irgendwas übersehen? Habe ich etwas? The comforter is always there. Aber der Tröster. That will always tell me you are on the right track. Er sagt mir, du bist auf dem richtigen Weg. Geh weiter. Don't argue with anybody. Diskutiere mit niemandem. Don't argue with them. Diskutiere nicht mit ihnen. Lass sie. But be focused on me. Fokussiere dich auf mich. Praise the Lord. Hallelujah. You know, we know of Paul that spoke about another gospel. Wir kennen Paulus, dass er gesagt hat, dass es Galatians 1. Let us go to Galatians 1. Galatians 1. He talks about another gospel. Galatians 1. Galatians 1. Praise the Lord. Hallelujah. Allow it to be the gospel of Christ. Lass zu, dass das Evangelium von Christus ist. Always bring people back to the word of God. Bring Leute immer zurück in Gottes Wort. Always bring them to the truth. Bring sie immer zurück zur Wahrheit. You see, you know, people will want you to tell them what they are to do. Leute wollen, dass du ihnen sagst, was sie zu tun haben. Tell them to go to the Holy Ghost. Sag ihnen, sie sollen zum Heiligen Geist gehen. The Holy Ghost is to tell them what they are to do. Der Heilige Geist wird ihnen sagen, was sie zu tun haben. Praise the Lord. Amen. And that's why Jesus referred John to the Word of God. So hat Jesus Johannes zum Wort. The Word of God will tell you what to do. Gottes Wort wird dir sagen, was du tun. I'm not the one to tell you what to do. Ich bin derjenige, der dir sagen soll, was du zu tun. Remember when somebody came to Jesus. Als jemand zu Jesus kam. And told Jesus. Und zu Jesus gesagt. He said, Divine, tell my brother to give me part of the inheritance. Can you remember the place? Zwei Brüder haben sich geschritten um das Erbe ihres Vaters und er hat, und dieser einer dieser Brüder ist dann zu Jesus gegangen und hat gesagt, ey, Jesus, kannst du bitte meinem Bruder sagen, dass er so fair sein soll und dieses Erbe teilen soll? You know, when people, you know, the things of this world. Die Dinge dieser Welt. That bother them. Die Leuten Sorgen bereiten. You see, if they are coming, they are bringing it to sie you. Bringen es zu dir. Tell them to go to the sag word of ihnen, God. Gottes Wort. Tell them to go to the Holy sag Ghost. Ihnen, sollen zum Heiligen Geist. Stop telling people what to do. Hör auf, Leute, that's not sagen, your job. Zu tun haben. Das ist nicht deine Aufgabe. Jesus said, who made you? Who made me a judge over you? Jesus sagt, wer hat mich zum Richter über euch gemacht? I will not tell your brother to give you anything. Ich werde dir deinem Bruder nicht sagen. That is not my job. Das ist meine Aufgabe. Praise the Lord. I will not do that. Das werde ich nicht tun. The who made me a judge over you? Ich zum Richter. It's not about property, it's about the word of God. Um Besitz, sondern um Gottes Wort. Amen. Amen. Now let's go to Galatians 1 from verse 6. Galater 1, Vers 6. I marvel that you are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel. You know, mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium. Paul had been preaching the gospel of Christ. Paulus hat das Evangelium von Christus and now come another gospel. Und jetzt kommt ein anderes Evangelium. They brought another gospel. Sie haben ein neues Evangelium gebracht. And he said he marveled that you are so soon removed from that, from him that called you into the grace of Christ, unto another gospel. Jenny, can you help us to read verse 7? 7. Während es doch kein anderes gibt, nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. That of verse 6, it says, another gospel. Ein anderes Evangelium. That is a gospel that is not of Christ. Das ist ein Evangelium, was nicht von Christus ist. This is Satan gospel. Ein teuflisches Evangelium. This is a religious gospel. Ein religiöses Evangelium. The gospel of flesh. Das Evangelium vom Fleisch. The gospel of pity of the good of this world. Das Evangelium vom Guten dieser Welt. You know, people preach it. Leute predigen. You are to be good to others. Du sollst gut sein zu anderen. It's only Jesus that is good. Aber nur Jesus ist gut. Praise the Lord. Halleluja. Learn to remember Christ's gospel. Lerne dich an das Evangelium von Christus zu erinnern. What you don't remember cannot occupy your mind. Das, woran du dich nicht erinnerst, kann deine Gedanken nicht umgehen. You see, learn to live in Christ's gospel. Lerne in dem Evangelium von what Christus you don't remember cannot occupy your mind. Das, woran du dich nicht erinnerst, kann deine Gedanken nicht umgehen. Then he said in verse 7, which is another, but there be some that trouble you, and will pervert the gospel of Christ. They turn the gospel of Christ. Sie nehmen das Evangelium von Christus und perversieren es. Sie you see, they change it. Auf den Kopf. Satan are trying to change the gospel of Christ. Der Teufel versucht, das Evangelium von Christus zu verändern. And he now made them to reject the head. Und er will, dass wir den Kopf verweigern. You know, go to Colossians. We'll be coming here again, but go to Colossians. Colossians 2. Kolosser 2. Let's go to Colossians 2. Colossians 2, from verse 16 to 19. It says, let no man therefore judge you in meat or in drink or in respect of an holiday holy day, or of the new moon, or of the Sabbath day. You know, they want to tell you about Sabbath, they tell you the flesh. Die wollen dir vom Sabbat erzählen und erzählen dir das vom Fleisch und nicht vom Geist. We don't walk after the flesh, but after the spirit. You understand that? The Sabbath day of the flesh. That's what people still believe today. Der Sabbat nach dem Fleisch, danach glauben, daran glauben Leute noch. But there is a Sabbath day because of the spirit. He said, those who not worship God, we worship him in truth and in spirit. Die jetzt Gott lieben werden, werden in Wahrheit und im Geist dienen. Then verse 17. It says, which are shadow of things to come, but the body is of Christ. Everything is of Christ. Alles ist von Christus. Value Christ. Schätze Jesus. It's not value the Sabbath day. It's not value, don't do this. It's not value life. Nicht Leben schätzen. You know, people want to value life. Leute wollen Leben schätzen. Praise the Lord. They value nature. Sie schätzen die Natur. You just get a song that I'm not preaching nature. Sie predigen die Natur. The gospel of nature. They don't the gospel of life. They don't kill animals. Don't kill this. They're just after killing. They're after life. The real life is Christ himself. Das wahrhaftige Leben ist Jesus Christus. The gospel of life. Das Evangelium von Lügen. He said, which are a shadow of things to come, but the body is of Christ. Everything, you see, all this, all those things, they are all shadows. Das sind alles Schatten. Let no man beguile you, verse 18, of your reward in voluntary humility and worshipping of angels, intruding into those things which he had not seen, vainly puffed up by his fleshly mind. You see, fleshly mind. Fleisch, you're after the flesh. Ihm geht's nach, das Fleisch. If you're after self-life, you're after the flesh. Wenn es dir das Leben geht, geht's dir das Fleisch. You see, someone after I don't kill babies. Töte keine Babys. Don't kill people. Töte keine Menschen. Don't kill anything. Töte nichts. You see, it's all right. Then he said, verse 19, look at the 19. He said, I'm not holding the head from which all the body by joints and hands, having nourishment, ministered and knit together, increased with the increase of God. The head is Christ himself. Das Haupt ist Christus selbst. You see, the head is Christ. Das Haupt ist Christus. You see, it's not Satan perverts the gospel. It takes the gospel. Evangelium. He not changes it. He not changing it so to save life. Es geht dann auf einmal darum, Leben zu retten. Save life. Leben. It's all about save life. Leben. Don't let people die. Lass dich zu, dass Menschen sterben. You see, what? The only life is the life of Christ. Das einzige Leben ist das Leben. He said, the thief cometh, but to steal, to kill, and to destroy. But I have come to give life. Gottes Wort sagt, dass der Teufel gekommen ist, um zu töten, zu stehlen und zu zerstören. Aber Jesus Christus ist gekommen, um uns das Leben zu geben. He said, the life of Christ that you protect. Not another life. Who understand that? Kein anderes Leben. Jesus said, I have come to give life. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, Leben. For those who believe they have life before. Die glauben, dass sie Leben haben. You see, in another word, the life, the old life is not life. Das alte Leben ist kein Leben. And so many times we want to protect those old lives. That's why he said, you have to reject it. You have to hate it. Your life. Verweigern, you musst es hassen. Understand, please. Praise the Lord. Hallelujah. You see, he came to give us another life. Which means the old life is not life at all. Alte Leben ist kein Leben. That Satan used is so big in people's eyes. Even the so-called God children. Selbst bei Kindern Gottes. The so-called God children, they're after life. Selbst die Kinder Gottes sind hinter Leben her. Be after Jesus. Sei hinter Christus. Be after Christ. Sei hinter Christus her. Let us save life. Lass uns. You are not the one to save life. Du sollst Leben retten. Jesus, I came to give Jesus life. Kam, Leben zu schenken. Help them to come to Christ. Hilf ihnen, zu Christus zu kommen. There they have a new life. Dann haben sie neues Leben. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Even the so-called God children, they reject the head. Gibt's die Kinder Gottes, die verweigern den Kopf. He said, look at verse 90 again. I'm not holding the head from which all the body, by joints and hands, having nourishment, minister and knit together, increased with the increase of God. You see, not holding. Yeah, no, it's no longer about the head. That's Christ himself. You see, they reject the head. Sie verweigern das. They not pursue other things. Sie sind hinter anderen Dingen. They pursue flesh. Sie sind hinter dem Fleisch. It's about save life. Es geht darum, Leben zu retten. You know, Satan have a lot of ways. Der Teufel hat viele Wege. So many, there are so many. Viele Wege hat er. And that's why he don't even need you to have an idol before you can just desire him, before you follow him. Deswegen er braucht dich nicht erstmal dazu to worship bringen, idol. Götzen zu dienen, sondern er kann es auch ohne. I've been to so many to places. Let me say to places. Ich war schon I was in Hong Kong. Ich war in Hong Kong. I was in Malaysia. Auch in, I was in China. You see? You can't. They are not different from Africa. Das ist nicht anders als Afrika. You can see idol everywhere. Du überall Götzen. You see their store like this. You just put the front of the store. You just see idol. Vor ihren Läden haben sie überall Götzen. Even in Africa, in Nigeria, or in Benin, you hardly see places like that today. Selbst in Nigeria siehst du eigentlich nicht mehr sowas. You don't because people are now saying that there's no way. In idol worship. Weil die Leute erkennen, dass der Götzendienst nichts bringt. And people are embracing Christ. Leute fangen an, Christus zu akzeptieren. But here in all these places, Hong Kong, Malaysia, this is China. You see, the idol there is so that when I went there, I could have to eat was because I'm the type that hate to see idol. Und damals, als ich da war, fiel es mir sogar schon schwer zu essen, weil ich einfach jemand bin, ich kann es nicht ertragen, diese Dinge zu sehen. I cannot swallow spit. Ich kann dann einfach nicht, ich kann dann nicht, meine eigene Spucke kann schon nicht mal runterschlucken, wenn because ich das sehe. Because once I see idol, wenn ich diese Götter sehe, I want to spit. Will ich am besten, am liebsten spucken. Praise the Lord. I hate it to the end, that once I just, anytime, you cannot, anywhere you go, it's everywhere. Was einfach, it's everywhere. Weil ich mich einfach davor ekle. Überall ist dieser Geruch, ist einfach dieses. They put it on top of their house, that you just cock, when you are coming, you just see it on top of their roof, on the front of their house like this, that you just cross it and cross it and cross. It's so common there. You don't even need to have that before you can please Satan. Aber du musst diese ganzen Sachen, diese ganzen Götzen nicht haben, diese Räucherstäbchen, alles haben, bevor du den Teufel dienst. You see, we can see those things that they are wrong. Wir können das sehen und. But there are things that we still do. Aber es gibt Dinge, die wir immer noch tun. Just love what Satan loves. Liebe einfach das, was der Teufel. Love what religion loves. Liebe das, was Religion. Satan is pleased with you. Und der Teufel hat. Value what they value. Schätze praise das, the Lord. Value what they value. Schätze das, was sie. You see, don't value life. Schätze das Leben. You see, Satan is so pleased with you. Der Teufel freut sich. He takes your focus away from Christ, back to now to life. Fokus weg von Christus und das passiert auf das Leben. Value the unborn babies. Schätze ungeborene Babys. Take it so important. It's so heavy. Weißt du, dass das so schwer ist? You see? He's so pleased. Und das gefällt ihm. Praise the Lord. Halleluja. Value Christ. Aber schätze Jesus Christus. Let's go to Matthew 16. Matthäus 16. Matthew 16. Jesus said here. Verse 25. He says, for whosoever will save his life shall lose it. And whosoever will lose his life for my sake shall find it. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. You know, we want to value life. Wir wollen Leben wertschätzen. It's value Christ and not value life, please. Wir sollen Christus wertschätzen, nicht das Leben. Satan have a lot of ways to steal, to kill and to destroy. Denn der Teufel hat viele Wege, wie er zerstört. A lot of ways you can please him. Es gibt viele Wege, wie du ihm gefallen kannst. You see, in Galatians 1:7, we are there. You see, Satan perverted the gospel of Christ. Der Teufel hat das Evangelium von Christus perverted. He changed Christ to save life. You see, he changes Christ to save life. People can fight because of that. Die Leute, they kill. They kill because of that. Don't abort. Wegen Abtreibung. There are some. They have killed so many doctors in America. I've heard the news. In Amerika wurden sogar schon vor viele. They burned your hospital. Vor viele Ärzte, die abtreiben. Ärzte, die abtreiben, wurden von anderen Leuten getötet, weil sie abtreiben. And God's children, they are not clapping. Und Gottes Kinder, sie applaudieren und finden das super. And they're saying it's good, it's good. Das ist gut. Das ist gut. Save life. Wir müssen. But leben. Jesus said, you know where we have just read. For whosoever will save his life. Denn wer sein Leben retten will. A new life. We have new life. That is the life of Christ. Das ist das Leben von Christus. That he wants us to value. Was wir wertschätzen sollen. It's no longer about things. Es geht nicht mehr um Dinge. It's not how religion sees things. Es geht nicht mehr um, wie Religion Dinge sieht. The gospel of Christ. Das Evangelium von Jesus Christus. For some, it's all about don't kill. Für einigen geht's nur ums nicht töten. Why don't you allow it to be about Christ alone? Also lässt du nicht zu, dass es nur um Christus geht. So that there will be no killing. Damit es kein Töten mehr gibt. It's only Jesus that can prevent killing. Nur Jesus kann dieses Töten. It's only Jesus that can prevent fornication. Jesus kann diese Unzucht verhindern. So, because if you don't fornicate. There will be no pregnancy. There will be no sin to develop. It grows from one stage to another. Wächst von Stadium zu Stadium. Value what God values. Schätze das wert, was Jesus wertschätzt. Value what Jesus values. Schätze das, was Jesus wertschätzt. God values Jesus. You know that. Gott schätzt Jesus Christus. He values Jesus. Er schätzt Jesus. You know what God values is Christ. Das, was Gott schätzt, ist Christus. And that's what we are to value. Und das sollten wir auch wertschätzen. And not nature. Und nicht Natur. It changes a lot of things. A lot of. Vieles verändert. You see, the truth of Christ. Die Wahrheit von Christus. He perverts it. Wird verändert. You see, correcting people is not judging people. Leute zu verbessern ist jetzt, heißt jetzt, dass man sie richtet. Just correct somebody. Verbessere jemanden. You say you are judging me. Das heißt, du richtest jemanden. Speak the word of God to them that you want to help them, um ihn zu helfen, so that they will not be destroyed. Damit's nicht zerstört they will turn it around against you and say you are judging me. Sie drehen es um und sagen, dass du sie verurteilst. You know Jesus judged. Weißt du, was Jesus gerichtet hat? He judged the spirit. Den Geist gerichtet. When he told Peter, get behind me. Als er zu Petrus gesagt hat, weiche von mir, Satan. Er hat ihn gerichtet. It's not that we don't judge. People just use it. And don't judge not that you may not be judged. Richte nicht, damit du nicht gerichtet wirst. There's nothing like don't judge. Aber das stimmt nicht. You see, before you wear the dress that you are even wearing, you judge. Bevor du das Oberteil, was du gerade anders angezogen hast, hast du gerichtet. Du hast, yeah. Du hast entschieden, ob es passt oder nicht. There are many ways we judge. Wir judge richten things. Auf so viele Art und Weise. You see, we judge the spirit. Wir richten den Geist. We God children, you see, if we are correcting people, it's not that we are judging. Heißt nicht, dass wir sie richten. We are just telling you don't allow Satan to flow through you. Lass nicht zu, dass der Satan don't put the door for Satan to come. Öffne dem Teufel nicht die Tür. Praise the Lord. Halleluja. Ah, let's go to Galatians again. Galatians. Galatians 1. Galatians 1. Galatians 1, 8, verse 8. Galatians 1, verse 8. And though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you, than that which we have preached unto you, let him be accursed. Der sei verflucht. Be careful of the gospel that you preach. Sei vorsichtig auf das, pass auf das Evangelium, was du predigst. Be careful of what you preach to people. Pass auf das, was du zu Leuten predigst. You know, God wants us to be one. Gott will, dass wir eins sind. You know, when I preach the truth, wenn ich die Wahrheit predige, and you go about and preach something else, und du gehst raus und prägst etwas anderes, you know, God, some, you know, I don't want to go to that side because it will take me to another direction. Praise the Lord. Hallelujah. Sometimes we don't even know that, you know, the Bible talks about six sins that God hates. Die Bibel spricht über sechs Dinge, die Gott hasst. He said one of them is those that you turn God's children, you make them fight one another. Eins davon ist, dass du Gottes Kinder aufeinander aufhältst. You know, when you now go and tell others something else. Wenn du Leuten etwas anderes erzählst. You see, you are planting seeds. Du pflanzt Samen. That is not real. Die nicht stimmen. We have to be very careful. Wir müssen aufpassen damit. You see, whatever we have spoiled, or we are in one way or the other have tried, have destroyed, we have to repair it. Wenn wir etwas zerstört haben, dann sollten wir versuchen, es zu reparieren. You know, Paul, when he was in the old life. Als Paulus im alten Leben war. And now when he was now in the new life. Und dann im neuen. No, he did not. He now realized that the old life was wrong. Er hat erkannt, dass das alte Leben falsch war. You see, there is not when we once we realize our old life that is wrong, we have to get out of it. Wir erkennen, dass das alte Leben falsch war, müssen wir da raus. And take to correction. Und diese Verbesserung akzeptieren. And that is why, you know, if you hear any message and if you do not agree with it. Wenn du eine Botschaft hörst und damit nicht einverstanden bist. Instead of going to preach something else to other people. Anstatt wegzugehen und etwas anderes zu predigen. Come to me. Komm zu mir. And tell me you don't understand it. Sag mir, dass du es nicht verstehst. Then we will go to the word of God together. Dann können wir gemeinsam Gottes Wort gehen. Instead of going to proceed into people's heart to cause division in the church. Anstatt Dinge in das Herz von Menschen zu pflanzen und damit Spaltung zu bringen. You see, you are causing division. Du sorgst für Spaltung. If somebody offended Jesus, you should first of all go to that person. Wenn jemand dich verärgert hat oder gekränkt hat oder provoziert hat, sollst du zuerst dieser Person gehen, wenn du ein Problem hast. Instead of going to plant seed in people's heart. Samen über diese Person in das Herz von anderen. And later when two of you and this person, you are not friends again. But what about the seed you have sown in people's heart? Vielleicht ist dann die Sache geklärt zwischen euch beiden. Was ist dann mit den ganzen anderen Leuten, bei denen diesen Samen eingepflanzt sind? Those that still have their seed in their heart. Die Leute haben immer noch diese Dinge. Against somebody that you are now is even his friend or her friend. Gegen diese Person, mit der du eigentlich schon die ganze Sache geklärt hast. Praise the Lord. There are many ways we preach another gospel. Oft und auf viele verschiedene Weise predigen wir ein anderes Evangelium. Cause unto those that preach another gospel. So you better know what you preach. Deswegen wisse, was du predigst. Preach the root. Predige die Wurzel. And not the fruit. Und nicht die Frucht. Not the leaves. Nicht die Blätter. Preach the root. Predige die Wurzel. The root is Christ Die Wurzel himself. Ist Jesus Christus selbst. Amen. It's like the fig tree. Wie der Feigenbaum. The leaves. You see, the leaves on the tree was pretending to be good. Die Blätter an diesem Baum haben so getan, als ob sie gut sind. You know, if I preach the word, wenn ich das Wort predige, and what you know as a religious has taught you, you refuse to let it go. Aber wenn du dann mir zuhörst, aber nicht dein religiöses Vorwissen beiseite legen kannst. And you keep on holding on to it. Und du dieses religiöse Vorwissen dennoch festhältst. And you preach it to others. Und das anderen weitergibst. You know that what you are preaching might pretend to be good. Was du predigst, sieht vielleicht gut aus. You see, in the natural world, es scheint good. Vielleicht gut und plausibel zu sein. In the natural world, it might be good. But is it good in the kingdom of God? Es ist gut im Königreich Gottes. You know, there are a lot of things that look that are so good in the natural world. Viele Dinge, die gut sind, die äußerlich gut erscheinen. One of the examples I'll be telling you, where Peter told Jesus, you will not die. Ein Beispiel, was ich euch ständig immer sage, ist das Beispiel über Petrus, als er gesagt hat, dass Jesus nicht sterben wird. He told Jesus he will not die. Er hat zu Jesus gesagt, er wird nicht sterben. And that is so good in this world. Or it's not good. Weltlich gesehen, gut. Das ist eine positive Aussage. Ah, it's a positive way. Das ist eine positive Aussage. It doesn't want love Jesus. Er liebt so Jesus so sehr. But Jesus turned and said, Jesus hat sich umgewandt und gesagt, weiche von mir, Satan. You know when you go around preaching what you believe is true. Wenn du herumgehst und das prägst, was du meinst, was richtig ist. Without coming to me so that we can see it together and that you can know you not that you not to kick out that religious spirit in your life. Und nicht erstmal zu mir kommst, um erstmal zu fragen, ob um dich zu vergewissern, was ich eigentlich geprägt habe zu dem gleichen Thema. You have not you not use those things to turn people heart away from Christ. Du nutzt dann diese Aussagen, um Leute von Christus wegzuwenden. And when you yourself now know the truth. Wenn du aber dann selber die Wahrheit weißt. Then what about those that you have been preaching to? Was mit den anderen, zu denen du geprägt hast? Who understand what I'm saying, please? You see, those that you have been preaching to, you better go to them and preach the right thing to them also. Geh und predige dann das Richtige zu ihnen. And bring them back into the word of God. Bringe sie zurück in Gottes Wort. Praise the Lord. Halleluja. A lot of things pretended to be good. Vieles, gibt vor, gut zu sein, aber was ist es denn? But they are not the word of God. Aber es ist nicht Gottes Wort. Just like the fig tree. Wie der Feigenbaum. Let us go and quickly see something then. Matthew 7. Matthäus 7. Matthew 7. From this 15. Matthäus 7 von Vers 15. Praise the Lord. Hallelujah. Matthew 7 from verse 15. Say, beware of false prophets. Matthew 7, verse 15. Which come to you in sheep clothing, but inwardly they are ravening wolves, just like the fig tree. Falsche Propheten, genauso wie dieser Feigenbaum. You know, when did Jesus came to the fig tree? Wann ist Jesus zum Feigenbaum? The Bible said Jesus was hungry. Jesus war hungrig. And he saw the fig tree. Und er hat den Feigenbaum gesehen. And he thought there was fruit on it. Und er dachte, da sind Früchte drauf. Not knowing that the fig tree was picking what it was not. Dieser Feigenbaum etwas vorgegeben hat, was er nicht ist. Vorgetäuscht hat, was er nicht ist. Just like the false prophet. Wie die falschen Propheten. He said, you shall know them by their fruit. Durch ihre Frucht wird man sie erkennen. Do men gather grapes of thorns, or fig, or testo? He said, you are going to know them with their fruit. An ihren Früchten wird man sie erkennen. Do they have fruit or not? Haben sie Früchte oder nicht? You know, when Jesus got to the fig tree, als Jesus zu dem Feigenbaum, he could see there was no fruit in the fig tree. Konnte er sehen, dass dieser Baum keine Frucht hat. Praise the Lord. Halleluja. You know, before then he thought there was something on it. Er dachte vorher, da sind Früchte. He wanted to eat something. Und er wollte davon essen. You see, this fig tree was saying what he was not. Aber der Feigenbaum hat etwas vorgetäuscht. And that's it then. Und als er dann da he now know by through the fruit that the fig tree was picking up. Dass dieser Feigenbaum, because there was no fruit, gelogen hat. Er ist falsch. I don't know if you understand me. Praise the Lord. Hallelujah. He said, you shall know them by their fruit. Do men gather grapes of thorns, or fig of this testo? Even so, every good tree bringeth forth good fruit, but a corrupt tree bringeth forth evil fruit. about the up. The what you see. It's es about geht nicht, the. It's about what's inside. Aber that you are naked, I cannot see. Das, was dein physisches Auge nicht sehen kann. Every good tree bringeth forth good fruit. The fig tree, the problem was the root. Der Feigenbaum, sein Problem war seine Wurzel und nicht seine Äste, nicht seine Blätter. Problem was, that's how, you know, what we tell people. Was wir anderen Leuten sagen. Allow it to be the root. Lass zu, dass es um die Wurzel geht. And not the fruit. Nicht um die Frucht. And not the leaves. Nicht um die Blätter. Or even the branches. Auch nicht um die Äste, but the root. Sondern um die Wurzel. Tell them Christ. Erzähl ihm von Christus. Verse 18. A good tree cannot bring forth evil fruit. You know, if it's Christ, it can never be evil. Wenn es Christus, kann es niemals bösartig sein. But if it's not Christ, wenn es nicht no matter how beautiful the egal, outside wie schön es ist. It might preach so good. Vielleicht kann es so gut gepredigt sein. It might look so good, like the fig tree. The fig tree. Aussehen. You know, there was leaf. So es gab Blätter. There are things that you can see. Es gibt Dinge, die du sehen kannst. But it's evil. Aber es ist bösartig. Because the root was evil. Weil die Wurzel bösartig war. And verse 19. Every tree that bringeth not forth good fruit is hewn down and cast into the fire. You see, he said, you see, it's hewn down. Just like the fig tree was caused. You know, Jesus caused the fig tree. Jesus hat diesen Feigenbaum verflucht. He caused the fig tree. Er hat den Feigenbaum verflucht. Then he said, wherefore, by their fruit, you shall know them. Do they have fruit or not? Haben sie Frucht oder nicht? And if they have fruit, what is the fruit? Wenn sie Frucht haben, was ist die Frucht? You know, if they have fruit or not. Then if they have fruit, what is the fruit? Wenn sie Frucht haben, was ist diese Frucht? Was für Frucht haben sie? Praise the Lord. Halleluja. Then in verse 21, let's go further. Not everyone that said unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. But he that doeth the will of my Father, which is in heaven. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Value what God value. Schätze das wert, was Gott wert ist. Value what this world value. Hör auf das wert zu schätzen. He said, except those that do the will of my Father. Nur die, die diesen Willen meines Vaters tun. Those that value what my Father values. Die das wertschätzen, was mein Vater tut. Those that love what my Father loves. Das lieben, was mein Vater tut. I hate what my Father hates. Und das hasst, was mein Vater hat. Praise the Lord. Halleluja. You know? Oh, Daddy, thank you. Many will say, verse 22. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name? And in your name have cast out devils. And in your name done many wonderful works. And then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, you that walketh iniquity. Value what God's value. Schätze das wert, was Gott wert ist. Love what he loves. Liebe das, was er liebt. Know what he loves and love them. Wisse, was er liebt und liebe es. You see, know what he value and value them. Finde heraus, was er liebt und liebe es. Stop seeing things the way Satan wants you to see them. Hör auf, Dinge so zu betrachten, wie der Teufel es will. Stop loving things that God hates. Hör auf, Dinge zu lieben, die Jesus hasst. It is the gospel of Christ. Es ist das Evangelium von Jesus Christus. And not religious gospel. Und nicht das religiöse Evangelium. Therefore, whosoever heareth this saying of mine and doeth them, I will liken unto a wise man, which built his house upon a rock. And the rain descended, and the flood came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell not, for it was founded upon a rock. You know, if you talk religion, Wenn du Religion sprichst. Ah, no, it's not about Christ. Es geht nicht um Christus. You are temporary. Dann bist du einfach nur feiner. Bist du einfach nur. Temporär. Because Satan has won. Der Teufel hat gewonnen. Wenn du Christus sprichst. You know, sometimes people might even reject it. Leute verweigern das vielleicht. But please God and not people. Aber gefalle Gott und nicht Menschen. Praise the Lord. Halleluja. They might not like, people might not like it, but it's not about them. It's about Christ. Gott, gefällt das nicht, aber es geht nicht um sie, es geht um Christus. Then he said in verse 26, and everyone that heareth this saying of mine and doeth them not, the gospel of Christ, das Evangelium von Christus, shall be likened unto a foolish man, which built his house upon a sand. People, they speak what they feel is good. Sie sprechen, Leute predigen und sprechen das, was ihr Gefühl sagt, was gut ist, aber nicht die Wahrheit. Not the truth about Christ. Kenne die Wahrheit über Jesus Christus. Some might know that it is not the truth about Christ that they are preaching. Einige wissen sogar, dass es nicht die Wahrheit ist, was sie predigen. They know. Sie wissen es. They will say yes, I know, but sagen, ja, ich weiß, aber die Leute. You don't do things because of them. Du tust Dinge wegen den Menschen. You don't give what you don't have. Du gibst nicht das weiter, was du nicht hast, sondern du gibst das, was du hast, weiter. Praise the Lord. Halleluja. You know they will always give you what they have. Sie werden dir immer das geben, was sie haben. But you are you ready to give them what you have? Bist du bereit, ihnen das zu geben, was du hast? Du hast Jesus Christus. Amen. Amen. You have Christ. Give them Jesus. Du hast Jesus Christus. Gib ihnen Jesus. And he said in verse 27, and the rain descended, and the flood came, and the wind blew, and beat upon that house, and it fell, and great was the fall of it. And that's why one of the reasons why ministry, it takes time for God, for a living house of God to grow. Also einer der Gründe, weshalb es so viel Zeit braucht, because of this very place that Jesus weshalb eine lebendige Gemeinde wächst. Genau wegen diesem Gleichnis. You see, because if the root is not well established, wenn die Wurzel nicht ausgebaut ist, it's not well rooted, nicht verwurzelt ist. Look at so many things, as small as this place is. A lot of things passieren und die Dinge, die wir auch hier gelernt haben, obwohl diese Gemeinde noch so klein ist. If one of the people that have been here, if they were just 10 here like that, how do you think here would be? Hätten wir 10-mal diese Probleme gehabt, die wir gehabt haben in der Vergangenheit, dann das wäre ein Chaos hier. You know, sometimes we are so much in haste. Manchmal sind wir so in Eile. We want to grow. Wir wollen wachsen. We want everywhere to be full. Alles soll voll sein. But are you ready to carry the load? Aber bist du bereit, diese Last zu tragen? Are you ready? Because people are coming with different things. Für die Verantwortung. Die Leute kommen mit verschiedenen Dingen. You see, they are coming with Satan everywhere. Sie kommen mit dem Teufel. They are coming with their Lord heavy with all those is evil that they have learned so many things. Was sie gelernt haben, was sie sich angeeignet haben. Like Mercy said the other day, she said it's better for somebody if you want to adopt children, you don't adopt a baby. Meine Tochter hat mir gesagt, dass es right. Sogar besser, wenn man ein Kind adoptiert, dass man es als Säugling adoptiert. That from that baby you can take care of the child. Von Anfang an dieses Kind mit Gottes Wort erziehen kann. But bring it somebody that's already big. Weil du jemanden adoptierst, der erwachsen ist. That have learned evil things in different ways. Und der schon viel bösartig ist. Now you want to first of all clean the board before you now write on it. Mitzuspringen. Das ist eine ganz andere Aufgabe, weil es ist ein ganz anderer Kampf, weil du musst diese Person erstmal, du musst erstmal das Alte von dieser Person wegwischen, damit das Neue auf diese Tafel überhaupt passt. It's like a tree. Das ist wie ein Baum. You know when tree is a baby is very little. Wenn ein Baum klein ist, then you can straighten it. Dann kannst du ihn noch gerade rücken. Wenn er but when it's not a tree, aber wenn es schon ein ausgewachsener Baum ist, a big tree, ein großer Baum, how can you straighten it? Wie willst du because ihn gerade rücken? Praise the Lord. Hallelujah. Let's go back to Galatians 1. Galatians 1. We still have some minutes. Galatians 1. Vers 10. Galater 1, Vers 10. He said, for do I now persuade men, or God? Or do I seek to please men? For if I yet please men, I should not be the servant of Christ. Rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich allerdings den Menschen dort noch gefällig wäre, so wäre ich nicht ein Knecht des Christus. The question is, who are you? Wer bist du? Who are you? Of Christ or of men? Von Christus oder von Menschen? Who are you? You see? Jenny, please, we will see later. Okay. Just a few minutes. Don't want to say it now. Praise the Lord. Hallelujah. He said, for do I not persuade men, or God? Or do I seek to please men? You know, people seek to please men. Leute versuchen Menschen zu gefallen. We don't want them to go. Wir wollen nicht, dass sie gehen. We love them so much. Lieben sie so sehr. Let us look for a way to hold them. Lass uns nach einem Weg suchen, to please them. Ihnen zu gefallen, damit sie wieder zurückkommen. Jesus said, I do what please God. Aber Jesus sagt, ich tue das, was Gott gefällt. Put your hand here, because we are coming here immediately. Wir kommen hier wieder zurück. John 8. Johannes look at what 8. Jesus said. Let me remind you again. Vers 29. He said, and he that sent me is with me. The Father hath not left me alone. For I do always those things that please him. I do always those things that please him. Ich tue ständig das, was ihm gefällt. And here the writer of Galatians, Paul, you see, he's talking here. He said, do I not please me or please God? Gefall ich jetzt Gott oder Menschen? You have to choose who you please. Du musst dich entscheiden, wem du gefallen willst. Who are you going to please? Wem is it man Menschen or God? Oder Gott? Or Christ? Oder Christus. Praise the Lord. Hallelujah. If I yet please men, I should not be the servant of Christ. I am no longer his messenger. Wenn ich mir sein Bote, wenn ich versuche Menschen zu gefallen. If I please men, I am no longer his messenger. Sein Bote. I'm now the messenger of Satan. Dann bin ich ein Bote des Satans. I'm now a servant of Satan. Ich bin ein Knecht des Satans. But I certify you, brethren, that the gospel which was preached to me is not after man. But neither receive it of man. Neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ. Praise the Lord. Hallelujah. You see, I was not anointed by a man. I was anointed by the Holy Ghost. Ich wurde nicht gesagt durch Menschen oder durch den Heiligen Geist. You know, people are looking for pastor to anoint them. Leute suchen nach Pastoren, die they're heiligen. Looking for somebody. You see, they call them mentor. They have different names. They call them. Sie suchen nach Mentoren, nach einem Bischof oder for Christ. Aber ich suche immer nach Christus. You know, when somebody called to me and said, "You are my mentor," I just said, "No, Christ. Just go, Leute, go to Christ." Zu mir sagen würde, du bist mein Mentor, wir sagen nein, zu Jesus Christus. I'm here to preach the word. Ich bin hier, um das Wort zu That's hören. All. Das ist alles. You see, it's not between you and me. Es geht nicht um dich und mich. It's between you and Christ. Dich und Christus. And that's why you direct people to the Holy Ghost. Deswegen leitest du, verweist du Leute zum Heiligen Geist. Stop telling people what to do. They have to learn how to depend on the Holy Ghost. Sie sollten lernen, sich auf den Heiligen Geist zu verlassen. It's not depending on you. Trying to tell them what to do. Auf dich zu verlassen. You see, they see you as the solution to their problem, not Christ dich as the solution. Als die Lösung zu they will not follow Christ. Sie folgen nicht Christus. To hear the voice of Christ. Um die Stimme von Christus. Like Jesus said, my sheep hear my voice. Sagt, meine Schafe. Everybody, all God's children, we have to hear God's voice. Alle Kinder Gottes sollten seine Stimme hören. You see, they come to you to hear the voice of God from aber you through you. Zu dir, um deine Stimme zu hören. Why don't you direct them to Christ? Wieso leitest du sie nicht an Christus? Tell them, und sagst go ihnen, to Jesus. Geh zu Jesus. Have relationships. Speak to the Holy Spirit. He will direct you, tell you what to do. Er wird dir sagen, was du tun hast. Praise the Lord. Hallelujah. As God's children, we are to learn. Als Gottes Kinder. To do things how God wants us to do Dinge things. So zu tun, wie Gottes will. Then back to Galatians, please. Quickly go there. Galater 1. Praise the Lord. Hallelujah. He said, Gospel. Verse 12, look at verse 12. For I neither received it of man, neither was I taught. You see, the gospel that I teach, I did not receive it from man. I was not taught of it, but by the revelation of Jesus Christ. You know, people have been taught a lot today. Leute werden viel gelehrt. It's just rules and regulations. Geht um Regeln. Praise the Lord. Hallelujah. For you have heard of my conversation in time past in the Jews' religion, how that beyond measure I persecuted the church of God and wasted it. How Paul dealt with God's children. Wie Paulus die Kinder Gottes gequält hat. You see, but Paul is not telling us that how his old life was. Er sagt uns jetzt, wie sein altes Leben war. You know, my old life was so rough. Mein altes Leben war so schrecklich. Praise the Lord. Halleluja. And verse 14. And profited in the Jews' religion above many my equals in my own nation, being more exceedingly zealous of the tradition of my fathers. He was so zealous of the tradition of the father. Er war einfach so fanatisch hinter diesen Gesetzen her seiner Vorfahren. You know, people can go deeper in things more than others. Es gibt Leute, die können tiefer in Dinge eingehen als andere. It's like the word of God today. Wie Gottes Wort heute. So many believe it more than others. Einige glauben es mehr als andere. We receive it and we act on it more than others. Wir empfangen es und handeln danach mehr als andere. Sometimes we want to act on it. Andere wollen gar nicht. They are just here, it's as if they are not here. Sind hier und es ist so, als ob sie nicht hier sind. Let me go, so that they will say I did not come. Ich gehe dahin, damit man mir nicht vorwerfen kann. There are some that don't want to miss it at all. Es gibt Leute, die wollen es. I want to be there. I want to hear it. Ich will es hören. I want to know everything. Ich will alles wissen. Ich will alles mitkriegen. You know, you are talking. Jesus talks about something. Look at Revelation. Put something here. Go to Revelation. Offenbarung. Look at the book of Revelation 2. Offenbarung 2. Oh, okay, Revelation 3. Look at Revelation 3. Offenbarung 3. He wants us to be one. Er will, dass wir eins sind. And not in between. Look at verse 15 of Revelation 3. Offenbarung 3, Vers 15. I know the works that thou art. That thou art neither cold nor hot. You know, there are some people, they are not cold, they are not hot. Gott ist nicht kalt. Und es gibt auch Leute, die sind nicht heiß. You know, when you just, when you, there's not, you, when you see them and the, wherever they are, nobody even knows they are God's children. Überall, wo sie sind, man weiß nicht, dass sie Gottes Kinder sind. Even they themselves, they are not sure of who they are. Sie selber sind sich nicht sicher, wer sie sind. They are not here, they are not there. Nicht hier, nicht da. I know the works that thou art neither cold nor hot. I would thou were cold or hot. Then verse 16. John, are you there, please? Can you read verse 16? 16. So, aber weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich aussprengen aus meinem Mund. Did you see that? He says, so then, because thou art lukewarm. That's in between. You know, there are some. I don't know. You know. And neither cold nor hot. I will spoil thee out of my mouth. That's the word of the Lord. Das sind die Worte des Herrn. You see, you are to be one. Let it be. You know, it's not one here, one here. Nicht geteilt. Man muss entschlossen sein. If they want to convince you, as you know, when they want to convince people and put them in jail because of the word of God, they will not see anything to convince you. Man wird gar keine. They put you in jail. Man wird gar keine Beweise haben dafür, dass du ein Kind Gottes bist. That's why a child of God. We want to put because we're a child of God. There's evidence. There's no evidence against them. Es keine Beweise dafür, dass sie Kinder Gottes sind. They're not here. Weil sie nicht hier und nicht da sind. I will spoil you out. Man wird dich ausspucken. You know we are in the mouth of God. We are in the word of God. Im Mund the word of God can throw you out. Wir sind im Mund von Gott und Gottes Wort kann dich ausspucken. You know when you are in the fish mouth, you're vomiting, like you vomited Jonah out when he got to that city. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Which part are you? Cold or warm? Bist du kalt oder lukewarm? Oder lauwarm? You better be of Christ. Gehör lieber zu Christus. You cannot be both. Du kannst nicht beide you sein. You cannot be here, you are not here, you are not there. Nothing to talk to. Nothing that people can solve that. I know her. I know me. I know me. These people, let me see. Peter and John and others, you see. Petrus, Johannes und andere. You know Peter. When after Jesus has gone. Nachdem Jesus weg war. And then after we are now speaking in Acts of Apostles. Und sie haben dann in der Apostelgeschichte für die Apostel predigen. They were the people. Let me see, where is that? Is it Acts 2? Acts. Apostelgeschichte 2. Let me see where I can get it. Praise the Lord. Hallelujah. He said, then now, because when they saw how Peter was speaking, they now realized that they followed Christ. Man konnte erkennen, dass sie mit Christus zusammen waren. They could not see that they were taught of Christ. Dass Christus sie gelehrt hat. Can somebody see the example in your life of Christ? Kann jemand dieses Beispiel von Christus nachsehen. Das ist einfach anders. You know, your old friend, can they see Christ in you today? Deine alten Freunde Christus in dir sehen. That you know is no longer there at all. They can just see the joy of the Lord in your life. Die Freude des Herrn in deinem Leben. That you are no longer so sad like before. Dass du nicht mehr traurig bist wie vorher. You know, if you have the word of God, you have to rejoice always. Wenn du Gottes Wort hast, no musst du dich immer freuen. It's not only when things are good. Nicht nur wenn Dinge gut laufen. You know that the joy of the Lord should be your strength. Denn die Freude des Herrn sollte deine Kraft sein. It's not that you're comparing yourself to others. Nicht dass du dich immer mit anderen vergleichst. No. Stop doing that, please. Hör auf, das zu tun. Stop saying that you don't have future. Hör auf zu denken, dass du keine Zukunft hast. What am I going to do? You are so worried. Ich tue, wenn ich in der Zukunft tun, aber ich mache mir so viele Sorgen. You know, Jesus, before he left, he taught us how the kingdom of God functions. Bevor Jesus gegangen ist, hat er uns beigebracht, wie das Königreich funktioniert. He says, as a man sowed the seed. Wie ein Mann, der einen Samen in die Erde pflanzt. What do you need to do? Was musst du tun? Allow the word of God to always be in your heart. Lass du das Gottes Wort immer in deinem Herzen. You see, sow the seed into your heart. Sehe den Samen in dein Herz. Once you are going anywhere, have the word of God in you. Hab Gottes Wort in dir. Others can be thinking of death, but do think the word of God. Nachdenken, denke über Gott. You see, anywhere you are, you see, when you are walking, you see, the world, no matter how difficult it is. Egal wie schwierig es ist. Don't think like the world. Denke nicht wie die Welt. Think the word of God. Denke Gottes Wort. And then the Holy Ghost will help you do it. He will start doing the job for you. Der Heilige Geist wird anfangen, das Werk in dir zu tun. Praise the Lord. Amen. You see, don't allow the world to see the Jesus in you. Lass zu, dass die Welt Jesus in dir sieht. You see, stop going up and down, so sad, so that the people just see you that is. Look at this, they say it's always like that. It's never changed. You just read depression. You just read Depression, die ihr schon auf der Stirn angesehen, die ihr ansehen kann. You can you can read everything in this. Alles, what you defeat. Verlust, Versagen. And you can't read it. Alles kann man dir einfach vom Gesicht ablesen. Tell the Lord to take away whatever is not of Jesus in your life. Sag dem Herrn, dass er das alles, was nicht zu deinem Leben, zu nicht zu seinem Leben gehört, das, was nicht whatever zu Satan have tried to was do in Leben your zerstören life. Soll, das, was der Teufel versucht hat. You are not a cloth of sadness. Wie egal, der Teufel versucht hat, dir schon ein Gewand der Trauer anzuziehen. You have the power and the authority to pull it. Du hast die Kraft und Autorität, dieses Gewand niederzureißen. Speak to sin. Speak to Satan to get that you are no longer, is no longer, you are no longer under him. Befehle dem Satan, dass er verschwinden soll, dass du nicht mehr zu ihm gehörst. And he is the light of the world. Er ist das Licht dieser Welt. Jesus called us the light of the Jesus world. Nennt uns das Licht dieser Welt. He called us that he said we are the salt of the world. Er nennt uns das Salz dieser Welt. You know, light shine. Das Licht leuchtet. It shine. You are not to remain the same. Du sollst nicht gleich bleiben. Like the old that we were before. Wie das Alte, was du vorher warst. When you see it is over with it. Es ist vorbei mit dem Take Alten. Your authority. Nimm deine Autorität. Mercy and myself, we are talking about the authority of believers. Wir haben heute so viel über die Autorität von Kindern Gottes gesprochen. God is not going to change things for you. Gott wird Dinge nicht verändern. He has changed things for you already. Er hat Dinge schon verändert. When he gave you Jesus. Als er dir Jesus gegeben hat. Then you not take your power. Du musst jetzt diese Autorität und Kraft nehmen. Niemand kann dir helfen. You see, you said you. Du musst dich entscheiden. You choose to du entscheidest get out of that dich, ob du aus dieser Situation you see, whatever is pressing rauskommst you down. Oder nicht. Das, was dich runterdrückt. You are bigger than that. Du bist größer he als that. You is greater than der, der in dir ist, ist größer als auf der auf der if he was anything, he will bring you down. Auch wenn etwas dich runterziehen will. Erinnere dich daran, dass es vorbei ist damit. Stop living the life Satan wants Hör auf, das Leben des Satans zu führen. No curse can bring any child of God down. Kein Fluch kann ein Kind Gottes runterbringen. Whatever people have done in the past, egal, was Leute gegen dich gemacht, gegen dich getan people, haben. Parents, some parents that are evil. Es gibt ein paar Eltern, die bösartig sind. They use their children to do things. Sie nutzen ihre Kinder für bösartige Dinge, bösartige Zwecke. And those children will never see, it's as if they never see light. Und diese Kinder sind dann so, als ob sie niemals wieder Licht sehen können. Then there's nothing good. Das ist nichts Gutes. Nothing is working. Nichts funktioniert für diese Kinder. Because somebody has used their destiny. Weil Eltern oder jemand ihr Schicksal in die Hand genommen haben. But Jesus aber is Jesus our destiny. Ist unser Schicksal. He's our new identity. Er ist unsere neue Identität. And nobody can handle Jesus. Und niemand kann Jesus greifen. You see, they have taken your old life. Wenn man dein altes Leben just tell them thank you for taking that life. Den danke, du hast mein altes But Leben. But they have a new life. Ich habe ein neues Leben. That no devil can handle. Das kann kein Teufel angreifen. Praise the Lord. Halleluja. I think we will stop here. We'll continue from here. And on Sunday, we really want us to go to the Lord wants us to be one. Der Herr will, dass wir eins sind. He brought it again, said I should go into it. But I want to finish here. Then where we can, anywhere we are here, once we finish here, on Sunday, we can still continue with that and then continue and continue and continue. Praise the Lord. Hallelujah.